Yes, yes, yes, yes, we are here again. Ja, ja, ja, wir sind wieder da. Daniel is ready and energetic. Daniel ist bereit und energiegeladen. To translate this telegram. Dieses Telegramm zu übersetzen. What are we gonna do if you would ever leave this ministry? Was würden wir tun, wenn du je diesen Dienst verlassen würdest? You people wouldn't be blessed anymore the way you are. Ihr würdet nicht mehr auf diese Art und Weise gesegnet werden. So remember, always be grateful for Daniel. Ich sei immer dankbar für Daniel. I would have to speak in Portuguese. Ich müsste auf Portugiesisch sprechen. But then you don't understand anything anymore. Aber dann verstehst du nichts mehr. So, my people in Europe, I do this for you. So, meine Leute in Europa, ich mache dies für euch. Many times I've been thinking I will just start to do everything in Portuguese. Oft habe ich daran gedacht, es nur auf Portugiesisch zu tun. But then I think about my European friends. Dann denke ich an meine Freunde in Europa. And then I think about Daniel. Dann denke ich an Daniel. And I keep going. Und ich mache weiter. All right, let's talk about lack of a spirit of reconciliation. Okay, lass uns über das Fehlen des Geistes der Versöhnung sprechen. You know, the Lord Jesus died for our sins. Jesus starb für unsere Sünden. But I want you to understand something. Aber ich will, dass du etwas verstehst. You know, we have the idea that Jesus just died for one reason. Wir haben die Idee, dass Jesus nur für eine Sache gestorben ist. But actually, Jesus came and Jesus died for way more than one reason. Aber Jesus kam und starb für weit mehr als nur einen Grund. You know, one of the reasons why Jesus died for. Einer der Gründe, wofür Jesus starb, is to reconcile us with God. Ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Because we, because of our sins, we have been distant from God. Wegen unserer Sünden waren wir von Gott entfernt. Romans chapter 5, verse 11 says, Römer 5, Vers 11 sagt, that we are in a new relationship of living reconciled to God. Dass wir in einer neuen Beziehung sind, versöhnt mit Gott. Think about it. Denk darüber nach. Think about if God would have acted the way we act when we don't want to be reconciled. Stell dir vor, dass Gott so gehandelt hätte, so wie wir es tun, wenn wir uns nicht versöhnen wollen. Think. Überlege. I mean, if God would have said, wenn Gott gesagt hätte, well, you are a sinner, you are my enemy, you wounded me, you hurt me, well, that's your problem. Du bist ein Sünder, du bist mein Feind, du hast mich verwundet, verletzt, das ist dein Problem. I don't want to have anything to do with you anymore. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Now, I understand that there are broken relationships where the other part does not want to have anything to do with us. I understand. Ich verstehe, dass es zerbrochene Beziehungen gibt, bei denen der andere Teil mit uns nichts mehr zu tun haben will. Das verstehe ich. But I'm going to be very frank with you. Ich werde mit dir sehr offen sein. Many times we have an excuse and we say, well, they don't want to be reconciled. Sehr oft haben wir eine Entschuldigung und sagen, dass sie sich nicht mit uns versöhnen wollen. When in reality we don't want to be reconciled. Wenn in Wahrheit wir uns nicht versöhnen wollen. Listen. Hör zu. God did everything so that you and him could be reconciled, even while you were his enemy. Gott hat alles getan, damit du und er sich versöhnen können, obwohl du noch sein Feind warst. This must be our heart. Das muss unser Herz sein. You know, so whatever happens, whatever people have done towards us, was auch immer passiert, was auch immer uns die Menschen angetan haben, we always should have the desire to be reconciled. Wir sollten immer den Wunsch haben, uns zu versöhnen. And only when we have done everything that we can do with the right heart attitude of love, und nur wenn wir alles getan haben, was wir tun können, mit einer richtigen Herzenshaltung der Liebe, and people refuse to be reconciled, then we can be at peace. Und Menschen es ablehnen, versöhnt zu werden, können wir im Frieden sein. You know, there is a parable in Matthew chapter 8 that's a very strong parable. 18. In Matthäus 18 gibt es eine Parabel, ein sehr starkes Gleichnis. I'm sure everybody knows this parable. Ich bin sicher, dass jeder dieses Gleichnis kennt. It's a parable of the wicked servant. Es ist die Parabel vom König und dem Knecht, who was in a lot of debt. Der viele Schulden hatte. And his master forgave him. Sein Herr vergab ihm. And he was not willing to forgive his own fellow servant. Who owed him very little. Er war nicht bereit, seinem Mitknecht, der ihm sehr wenig schuldete, zu vergeben. You know, This parable is so serious and so strong. Weißt du, dieses Gleichnis ist so ernst und so stark. Remember, every parable Jesus is trying to teach us important lessons. Mit jedem Gleichnis lehrt uns Jesus wichtige Lektionen. This guy wasn't even willing to consider forgiveness or reconciliation. Dieser Kerl war nicht einmal gewillt, Vergebung oder Versöhnung in Betracht zu ziehen. So we have to always remind ourselves that in our heart attitude, mercy needs to triumph over judgment. Wir müssen uns immer selber daran erinnern, dass in unserer Herzenshaltung die Barmherzigkeit über Verurteilung triumphieren muss. A true spirit of not wanting to be reconciled. Ein wahrer Geist, der keine Versöhnung will, is in reality only the fruit. Ist in Wahrheit nur die Frucht. The root is that there is still unforgiveness. Die Wurzel ist, dass es immer noch Unversöhnung gibt. Let me say this again. Lass mich das noch einmal sagen. I did not say not being reconciled. Ich sagte nicht, nicht versöhnt zu werden. I said the hard attitude of not wanting to be reconciled. Ich sagte die Herzenshaltung, sich nicht versöhnen zu wollen. Is always the fruit. The root of it is that we have not truly forgiven. Ist immer die Frucht. Die Wurzel ist, dass wir nicht richtig vergeben haben. So, it would be good for you to do a little heart inventory. Es wäre für dich gut, wenn du eine kleine Herzinventur machen würdest. Are there people where you absolutely do not want to be reconciled? Gibt es Menschen, mit denen du dich absolut nicht versöhnen willst? Then you have to ask yourself the question, did I really forgive? Dann musst du dir die Frage stellen, habe ich wirklich vergeben? Now, I can imagine that this can cause a lot of uncomfort and misunderstanding. Ich kann verstehen, dass dies unangenehme Missverständnisse verursachen kann. I'm not saying that if your relationship is broken because of abuse, that you should be reconciled to the abused person. Abusing person. Ich sage nicht, dass wenn eine Beziehung aufgrund von Missbrauch zerbrochen ist, du dich mit dem Täter, der misshandelten Person, versöhnen musst. I'm not saying you should go into abuse situations, no matter what. Ich sage nicht, dass du in Missbrauchssituationen hineingehen sollst, ganz gleich, was es ist. That's not the issue. Das ist nicht das Thema. But here is the issue. Hier ist das Thema. I've heard people who say, he's so abusive, never do I want to be together with him again. Ich hörte Menschen sagen, er ist so missbrauchend, ich will nie wieder mit ihm zusammen sein. That's a spirit of unforgiveness. Das ist ein Geist der Unversöhnlichkeit. What you need to say is this. Was du sagen musst, ist dies. I really want to be reconciled with this person. I hope they repent from their sins so we can be reconciled. Ich will mich wirklich mit dieser Person versöhnen. Ich hoffe, dass sie von ihrer Sünde umkehren, damit wir uns versöhnen können. That's the attitude. Siehst du, das ist die Haltung. I have a friend at the EPS, a precious, wonderful lady. I love her so dearly. Ich habe eine Freundin vom EPS, eine wundervolle Frau, so kostbar. Ich liebe sie so innig. She was in a very, very abusive marriage. Sie war in einer sehr missbräuchlichen Ehe. And she separated. Sie hat sich getrennt. Very abusive. Sehr missbräuchlich. You know what her heart attitude is? Weißt du, was ihre Herzenshaltung ist? I will not live with the abuser. Ich will nicht mit dem Missbraucher leben. But my heart is longing for him to repent so that we can be restored and reconciled. Aber mein Herz sehnt sich danach, dass er umkehrt, damit wir wiederhergestellt werden und uns versöhnen können. That shows. Das zeigt, dass wir wahrhaftig vergeben haben. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.